wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Fünftens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Willigt ihr, wenn nötig, die radikalsten Maßnahmen gegen einen kleinen Kreis von Drückebergern und Schiebern? Wollen und die Not des Volkes zu eigentlichen Zwecken ausnutzen. Seid ihr damit einverstanden, dass wer sich am Krieg ergeht, den Kopf verliert?